B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Gewaltig das Volk gegen Nicolas Sarkozy. Enttäuschend die unterdrückte Zivilgesellschaft in Russland. Verärgert neuer Streit über die Ostsee-Pipeline in Polen. Vorausschauend Estland und der Euro. Sowie schließlich beachtlich die eiserne Lady Margaret Thatcher und ihr Vermächtnis. Wenn es darum geht, gegen Roma oder andere im Land vorzugehen, die ohnehin keine Lobby haben, dann scheut der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy keineswegs die Konfrontation. Wenn aber Massen auf die Straßen drängen, wenn Jung und Alt gemeinsam und auch noch unter der Ägide der Gewerkschaften dem Präsidenten ihre Meinung entgegenbrüllen, dann geht Sarkozy lieber in Deckung. So wie jetzt etwa bei den Protesten gegen die Rentenreform im Land. Offenbar wollen Regierung und Präsident die Wut der Franzosen aussitzen. Ob ihre Rechnung allerdings aufgeht, ist eher zweifelhaft. Christoph Wyss über die Anti-Sarko-Stimmung in Frankreich und deren Ursachen. Alle zusammen werden wir gewinnen, skandieren Frankreichs Gymnasiasten und Sarkozy macht deine Hausaufgaben. Tagelang hatten sich Frankreichs Schüler auf den Protesttag vorbereitet. Nachdem die Regierung in den vergangenen Wochen, nach dem heftigen Druck der Straße, Ausnahmen für Mütter und Arbeiter angekündigt hatte, sind jetzt die Jüngeren auf den Plan getreten. Sie befürchten, dass vor allem sie es auszubaden haben, wenn das Renteneintrittsalter von 60 auf 62 Jahre steigt. Schon jetzt sind wir Jugendlichen am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen, sagt Jean-Luc auf einer der 240 Kundgebungen im ganzen Land, an denen sich am Dienstag mehr Menschen beteiligt haben als bei allen vorangegangenen Protesttagen. Wenn die Menschen künftig länger in ihren Berufen bleiben, dann nehmen sie uns Jungen die Jobs weg. Wir sind die Verlierer der Reform. Wir werden das zu spüren bekommen, wenn wir vom Gymnasium bzw. von der Uni abgehen. Vor nichts hat die Regierung in Paris so viel Angst wie vor Schülern und Studenten auf der Straße. Erinnerungen an 1968 werden wach, an die Proteste in Athen vor 2 Jahren und an das Gesetz zur Lockerung des Kündigungsschutzes, das die Regierung vor 4 Jahren kleinlaut einkassierte, nachdem Jugendliche wochenlang im ganzen Land demonstriert hatten. Damit sich der Jugendprotest diesmal nicht weiter hochschaukelt, drückt Nicolas Sarkozy aufs Tempo. Noch im Oktober soll die Rentenreform alle Hürden genommen haben. Er beschleunigt das parlamentarische Verfahren, sagt François Chirac, der Chef der mitgliederstärksten Gewerkschaft CFDT. Der Präsident will die Reform jetzt ganz schnell durchpeitschen, bevor die Streiks eskalieren. Sarkozy hat richtig Angst. Nicht wir sind in Schwierigkeiten, er ist es. Das stimmt allerdings nur zum Teil, denn auch die Gewerkschaften haben ein Problem. Ihre Mitglieder können es sich schlicht nicht leisten, ständig die Arbeit niederzulegen. Es gibt in Frankreich nämlich kein Streikgeld. Ich verliere 95 Euro pro Streiktag, erklärt Sébastien, der in Paris als Metrofahrer arbeitet und am Streiktag schweren Herzens im Führerstand seiner U-Bahn saß. Im September habe ich mich an 2 Streiks beteiligt, aber jetzt schon wieder, innerhalb so kurzer Zeit, das ist mir finanziell zu schwierig. Damit der Protest gegen die Rentenreform nicht am Geld scheitert, setzen die Gewerkschaften längst nicht mehr nur auf Streik, sondern verstärkt auf Demonstrationen. Damit möglichst viele Mitglieder ohne Gehaltsverlust daran teilnehmen können, finden die Kundgebungen immer häufiger an einem Samstag statt, wie zuletzt gestern. Die Streiks verlagern sich zunehmend auf Branchen, in denen die Wirkung besonders nachhaltig ist, etwa in Frankreichs Raffinerien. Ich fordere die Autofahrer auf, schnell noch voll zu tanken. Wenn alle Raffinerien mitmachen, dann wird der Sprit knapp, sagte der Gewerkschaftssprecher von Total in Donges an der Atlantikküste. Schon am Donnerstag ist in den ersten kleinen Tankstellen in der Provinz das Benzin ausgegangen. Ob der Treibstoff landesweit knapp wird, hängt davon ab, wie lange die Aktionen andauern. Einen Generalstreik auszurufen, davor scheuen die Gewerkschaften noch zurück. Sie befürchten, dass sich die Proteststimmung verselbstständigen könnte. Der Unmut in der Bevölkerung richtet sich zunehmend gegen die gesamte Politik der Regierung und des Präsidenten. Sarkozy, der mehr Kaufkraft für alle versprochen hat, kürzt de facto die Renten. Gleichzeitig wird bekannt, dass der Minister, der für die Reform verantwortlich ist, der reichsten Frau Frankreichs, Liliane Bettencourt, geholfen haben soll, Steuern in Millionenhöhe zu hinterziehen. Die Rentenreform ist für viele Franzosen nur ein Beispiel dafür, dass Sarkozy ein Präsident der Wohlhabenden ist. staatlich geduldeten Menschenrechtsverletzungen, politisch motivierte Morde, unterdrückte Meinungs- und Pressefreiheit. Die Liste könnte beliebig lang fortgesetzt werden. Auch heute, so viele Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, ist Russland von einer Demokratie noch meilenweit entfernt. Wenn Politiker aus dem Westen den Machthabern in Moskau Besuch abstatten, wie kürzlich Bundespräsident Wulff, dann wird all das zwar angesprochen, die Herren im Kreml und Umgebung beeindruckt dies aber herzlich wenig. Kein Wunder also, dass ein Teil der früher stark engagierten Regimekritiker in Russland immer häufiger resigniert. Was wiederum für die politische und wirtschaftliche Entwicklung des größten Staates der Welt nicht wirklich förderlich ist. Christine Hammel über die unterdrückte Zivilgesellschaft in Russland und die daraus resultierenden Konsequenzen. Jeden zweiten Monat zeigt Russland besonders malerisch, wie ernst das Land seine Verfassung nimmt. Strategie 31 nennt sich ein lockeres Oppositionsbündnis, das seit etwa einem Jahr an jedem 31. eines Monats an die Einhaltung des Artikels 31 der russischen Verfassung erinnert, der Versammlungs- und Demonstrationsrecht garantiert. Russland ohne Putin skandiert die Menge am Moskauer Triumphplatz, doch Vollkasko-Premier Putin sorgt noch an jedem 31. für die schnelle Auflösung der Protestkundgebung. Dass nebenbei auch noch großzügig verhaftet wird, liegt in der Natur des autoritären Staates. Die Politik sei von der Straße verschwunden und wieder an den Küchentisch platziert worden, sagt der Philosoph Michael Rieklin. Überall, auf jedem Schritt, man fühlt, dass der Raum, der zur Verfügung stand, ist enger und enger. Jedes Jahr also. Die Leute an der Macht, sie sind mit der Kontrolle besessen. Sie wollen alles kontrollieren, alle möglichen Bedrohungen zu liquidieren. Ein Land im Rückwärtsgang. Ein überwältigendes Gefühl der Ohnmacht und Alternativlosigkeit lähmt die Gesellschaft. Hinzu kommen Schutzlosigkeit und Angst vor staatlicher Willkür. Etwa 40 Nichtregierungsorganisationen wurden Mitte September auf Befehl der Staatsanwaltschaft ohne Vorankündigung von oben bis unten durchkämmt und aufgefordert, binnen kürzester Zeit ihre Finanzen offenzulegen. Für Andrei Blinoschow von der Menschenrechtsorganisation Memorial erfüllt sich hier wieder ein typisches Verhaltensmuster des sowjetischen Obrigkeitsstaates mit seiner Volksfeindhysterie. In manchen Regionen werden Memorial-Mitarbeiter als Extremisten beschimpft, die vom Ausland bezahlt werden. Und wer Geld aus dem Ausland bezieht, egal zu welchem guten Zweck auch immer, hat etwas mit Spionage zu tun. Da sind die ganzen Mythen des Kalten Krieges sofort wieder lebendig. Rüde Verunglimpfung und politische Marginalisierung sollen den lautstarken demokratischen Rest der russischen Gesellschaft auch noch zum Schweigen bringen. Dabei ist es Teil der Beschwichtigungspolitik des Kreml, dass das Tandem mit Medwedew Putin weiterhin in zwei Tonarten parliert. Doch bei allen Nuancen in der Stimmlage entgeht den Russen nicht der Widerspruch zwischen freiheitlichen Verheißungen und kruder Wirklichkeit. Bei einer Protestkundgebung will dem Maler Dmitri Gutew der Name des Präsidenten schon gar nicht mehr über die Lippen gehen. Sollte da noch jemand sein außer Putin? Heute möchte ich mich an unseren Präsidenten wenden, an den verehrten, unser Präsident. Auch wenn bei uns gefälschte Wahlen stattgefunden haben, er ist unser Präsident. Und wenn ich höre, dass er für den Fortschritt in der Wissenschaft eintritt, kann ich nur sagen, wir haben hier nur einen Fortschritt in eine ganz bestimmte Richtung. Das, was hier stattfindet, ist wirklich Hexenjagd, so wie es in den Lehrbüchern über das Mittelalter steht. Nach einer Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada hält es über die Hälfte der Russen für ausgeschlossen, dass sich das Land in den nächsten 10 Jahren in eine Gesellschaft kluger, freier und verantwortungsbewusster Menschen verwandelt. Der politischen Elite kommt dieser Stillstand nur entgegen. Es könnten sonst zu viele Fragen auftauchen zu Ämterverteilung und illegal erworbenem Besitz. Also wird weiter an der demokratischen Mogelpackung mit autoritärem Inhalt gearbeitet. Der Streit ist nicht neu, bemerkenswert aber bleibt, mit welcher Ausdauer er fortgesetzt wird. Die Rede ist von der Ostsee-Pipeline und den damit verbundenen Differenzen zwischen Polen und Deutschland. Politiker in Warschau können sich immer noch nicht damit abfinden, geschweige denn anfreunden, dass Deutschland gemeinsam mit Russland die Gaspipeline unter Umgehung Polens errichten lässt. Da wird sogar mit einer weiteren Klage gegen das Projekt gedroht. Die Deutschen währenddessen sind alles andere als glücklich über Polens Pläne, ein Atomkraftwerk an der Ostsee und ein riesiges Flüssiggasterminal in Swinemünde zu bauen. Beide Vorhaben werden nicht nur kritisiert, sondern beschäftigen zunehmend auch Juristen. Streitereien, die manch einem selbst in Polen ziemlich überflüssig erscheinen. Ludka Kaczmierczak über energiepolitische Differenzen am Nachbarzaun. Die Ostsee ist derzeit eine Riesenbaustelle, in Polen wie in Deutschland. Vor der Küste Rügens werden die Rohre für die Ostsee-Pipeline des Nord Stream-Konsortiums verlegt. Im polnischen Swinemünde hat der Bau eines Flüssiggasterminals begonnen. Dieser soll ab 2014 von großen Tankern aus dem Golf-Emirat Katar angesteuert werden. Die Polen wollen sich unabhängiger von Energielieferungen aus Russland machen. Das Problem: auf dem Weg nach Swinemünde kreuzen die gigantischen Frachter die Fahrrinne der Ostsee-Pipeline. Und das polnische Hafenamt hat Angst, dass Schiffe mit einem Tiefgang von mehr als 13,50 Meter an den Gasleitungen auf dem Meeresboden hängen bleiben könnten. Außenminister Radosław Sikorski teilt diese Sorge nicht. Soweit ich weiß, kann der Gasterminal ganz normal funktionieren. Das betrifft auch alle Schiffe aus Katar. Ich freue mich, dass die deutsche Seite unsere Forderungen akzeptiert hat und dass die Pipeline den Hafen in Swinemünde nicht gefährdet. Unsere Wünsche sind berücksichtigt worden. Das zeigt, dass wir gut mit Deutschland zusammenarbeiten. Deutschland hatte sich nach Verhandlungen mit der polnischen Regierung bereit erklärt, die Pipeline tiefer zu legen als ursprünglich geplant. Auch beim Verlauf der Rohre wurde den polnischen Vorstellungen Rechnung getragen. Doch der Opposition in Warschau geht die Rücksichtnahme nicht weit genug. Mindestens 16 Meter tief hätten die Rohre liegen müssen, wettern die Nationalkonservativen. Oppositionschef Jarosław Kaczynski wirft der Regierung Tusk daher Versagen vor. Hätten wir entschlossener gehandelt, hätten auch andere Länder der Ostsee-Pipeline gar nicht erst zugestimmt. Leider hat diese Regierung in der Außenpolitik versagt und Klientelpolitik gegenüber Deutschland betrieben. Ich hoffe, dass eines Tages die Historiker klären werden, warum. Das ist jedenfalls fatal für Polen. Nächsten Monat sind Kommunalwahlen und in einem Jahr wählen die Polen ein neues Parlament. Das erklärt die Stimmungsmache seitens der Opposition. Der frühere polnische Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter, mahnt zur Sachlichkeit und warnt vor einer Instrumentalisierung des Projekts aus parteipolitischem Kalkül. Nord Stream ist längst ein Fakt. Proteste gegen die Idee dieser Pipeline haben keinen Sinn mehr. Wir sollten daher jetzt versuchen, die negativen Auswirkungen der Pipeline zu minimieren. Und das geht nur in enger Zusammenarbeit mit Deutschland. Dass diese Zusammenarbeit nicht nur harmonisch verläuft, lässt sich daran ablesen, dass Deutschland den Bau des Flüssiggasterminals in Swinemünde blockiert. Im Sommer hat die Bundesregierung mit einem Einspruch bei der EU-Kommission die Auszahlung einer Anschubfinanzierung für das Projekt verzögert. Die Energiepolitik bleibt also ein deutsch-polnisches Reizthema. Estland, Lettland und Litauen, die drei kleinen Republiken, hatten seit Ende der 90er Jahre eine rasante wirtschaftliche Entwicklung genommen. Jährliche Wachstumsraten von bis zu 12% wurden fast schon zur Gewohnheit in den häufig als Tigerstaaten bezeichneten Ländern. Als Musterknabe galt lange Zeit vor allem das kleinste der drei Ostseeländer, Estland, das aufgrund seiner Technikbegeisterung den Namen Estonia verpasst bekam. Nun führt Estland auch als erster in der Region zum 1. Januar 2011 den Euro ein. Brüssel belohnt damit vor allem das geringe Haushaltsdefizit der Esten, die besser durch die Krise gekommen sind als ihre baltischen Nachbarn. Doch von Partylaune keine Spur, denn die fetten Jahre des Booms sind vorbei im Baltikum. Euro-Einführung hin oder her. Christoph Kersting über Estland und den Euro. Bei Marina Volkova ist der Euro schon angekommen. Die Marktfrau sitzt auf einem Höckerchen hinter ihrem Verkaufsstand am Tallinner Bahnhof und wartet auf Kundschaft. Das Angebot ist übersichtlich. Gurken, Tomaten, Zwiebeln, etwas Obst, Bananen und Birnen. Ein Kilo estnische Gurken zum Beispiel bietet Marina heute für 25 Kronen an. Auf das Preisschild hat sie gleich auch die Summe in der künftigen Währung geschrieben. 1,60 Euro. Ich stehe hier jeden Tag. Das Gemüse bauen wir größtenteils selber an. Wir haben einen Garten in Paldiski in der Nähe von Tallinn. Da wohnen wir auch. Die Preise müssen wir schon seit einem Jahr auch in Euro auszeichnen. Aber wenn Sie mich fragen, der Euro hilft uns auch nicht weiter. Wir haben ganz andere Probleme. Meine ganze Familie ist russischstämmig. Wir leben schon seit den 60er Jahren in Estland, sind aber keine estnischen Staatsbürger, weil wir zu schlecht estnisch sprechen. Nein, der Euro bringt uns nichts. Der treibt nur die Preise nach oben. Zum Jahreswechsel aber werden 1,3 Millionen Esten sich verabschieden müssen von ihrer Krone, die fast 20 Jahre lang auch ein Symbol war für die endlich errungene Unabhängigkeit nach dem Ende der Sowjetunion. Die Währungsumstellung habe vorrangig einen psychologischen Effekt, betont der estnische Präsident Tomas Hendrik Ilves. When the crown itself came under pressure, it came under pressure. Als unsere estnische Krone zum Beispiel ins Schlingern geriet, hatte das nur wenig mit der Situation in Estland zu tun. Es hatte zu tun mit unseren Nachbarn, aber die Leute sehen da keinen Unterschied. Es heißt dann oft, das Baltikum, Hauptstadt Riga. Wenn dann der lettische Premierminister sagt, wir haben große Probleme, dann schreibt die Financial Times am nächsten Tag, Krise im Baltikum. Und das macht dann Investoren nervös. Der Euro schafft da ein differenzierteres Bild. Darum ist dieser Schritt für uns jetzt einfach notwendig. Tatsächlich hätte 2009 in Lettland ohne Milliardenkredite des IWF und der EU der Staatsbankrott gedroht. Auch das größte lettische Geldinstitut, die Parex Bank, wurde nur durch Verstaatlichung vor dem sicheren Aus bewahrt. Und dennoch, nicht nur viele Menschen auf der Straße, auch unabhängige Wirtschaftsexperten sehen die Lage in Estland kritisch. Man hätte auch ohne die globale Krise Probleme bekommen, weil die Menschen ganz einfach über ihre Verhältnisse gelebt hätten, sagt etwa Rainer Kattel von der Technischen Universität Tallinn. In den Hochzeiten des Booms hätten Banken Kreditzusagen per SMS verschickt, häufig ohne zuvor die Bonität der Leute ernsthaft zu prüfen. Jetzt immer nur auf Griechenland und Spanien zu schauen, wenn man über die Probleme in der EU spricht, halte ich für zu kurzsichtig. Denn im Prinzip sieht es im Baltikum nicht großartig anders aus. Wir haben zwar nicht diese hohe Verschuldung, dafür in Estland aktuell 18% Arbeitslose. Die Problematik verlagert sich dadurch nur auf einen anderen Bereich. Die Politiker sagen immer, die Krone abzuwerten war keine Alternative zur Euro-Einführung, weil ja alle Kredite bei uns in Euro gewährt wurden. Aber die kann man ja unproblematisch umwandeln in Kronen. Was wir am Ende haben, ist eine Art interner Abwertung mit gekürzten Löhnen. Letztlich kommt das aufs Gleiche raus. Wohin sich Estland entwickelt, da ist Rainer Kattel skeptisch. Die Krise sei längst nicht vorbei. Viele Menschen würden noch Jahre unter einer immensen Schuldenlast leiden. Man kann das vielleicht mit Teilen von Ostdeutschland vergleichen. Auch bei uns wird eine echte Entwicklung schwierig werden. Tallinn wird es auch in Zukunft gut gehen mit seinen Touristen oder Tartu als Universitätsstadt. Aber ich fürchte, dass große Teile Estlands mehr und mehr entvölkert werden, weil die Menschen von dort in die Städte oder ganz weggehen. Ihrem Image der eisernen Lady ist sie nicht nur einmal gerecht geworden. Gleichgültig bei welcher Gelegenheit auch immer, Margaret Thatcher setzte sich immer durch. Das galt für Innen- wie auch Außenpolitik. Vor allem, wenn es darum ging, britische Interessen zu verfolgen. Da zögerte Thatcher nicht einmal davor, ohne großartige Absprache mit der NATO, selbst ihre Armee in Bewegung zu setzen. Auch im Inland bekamen etliche ihre harte Politik zu spüren. Teilweise leidet Großbritannien bis heute darunter. Am vergangenen Mittwoch wurde Margaret Thatcher 85. Barbara Wesel über die knallharte Lady und ihr Vermächtnis. Ihren 80. Geburtstag hat Margaret Thatcher noch öffentlich gefeiert und dazu ein paar hundert Freunde und politische Weggefährten eingeladen. Zu dem Fest erschien damals auch Ihre Majestät die Queen. Welche Ehre, obwohl der Kontakt zwischen den beiden Frauen immer frostig gewesen sein soll. Wie überhaupt Margaret Thatcher wenig Liebe erwarb, dagegen bei ihren Anhängern bedingungslose Gefolgschaft und den Ruf, das Land sozial tief gespalten zu haben. Besonders pikant ist dabei vielleicht, die gnadenlose Reformerin Margaret Thatcher hatte vor 5 Jahren den neuen Führer der Konservativen, David Cameron, nicht zu ihrer Party eingeladen. Heute ist er es, der als neuer Premier seine Amtsvorgängerin im Regierungssitz in der Downing Street empfängt, den Thatcher 1990 unter Tränen verlassen hatte. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time. Da tat sie sich selbst leid, die Lady, die sonst zu stolz auf ihren Spitznamen war. The Russians said that I was an Iron Lady. Yeah. Die Russen nennen mich die eiserne Lady. Moskau hatte ziemlich bald eine gewisse dogmatische Unverrückbarkeit an Margaret Thatcher erkannt, die manchen der Kreml-Strategen wohl nicht fremd war. Die Premierministerin war von der absoluten Richtigkeit des eigenen Kurses in den 11 Jahren ihrer Regierungszeit stets überzeugt. Zuhören mochte sie nicht und Widerspruch duldete sie nicht, wie auch Bundeskanzler Helmut Kohl erfahren musste. Wenn sie leidenschaftlich ihre Sache vertreten hat, dann hat sie auch schnell und sehr entschlossen geredet. Und wenn man sie dann unterbrochen hat, hat sie drum gesagt, bitte nicht unterbrechen. Und wenn man nach einer Weile gesagt hat, ich will auch reden, dann hat sie gesagt, Sie reden doch schon die ganze Zeit. Die 80er Jahre, die Thatcher mit ihrer Politik in Großbritannien prägte und weitgehend umkrempelte, werden im Bewusstsein der Briten immer mit ihrem Namen verbunden sein. Sie steht für den Totalumbau der Wirtschaft, für die Privatisierung der Staatsbetriebe, den Untergang veralteter Industriezweige, für Steuersenkungen, die langfristige Schwächung der Gewerkschaften und für eine wirtschaftliche Erholung nach Jahren des Niedergangs. Und sie steht auch für den Abstieg der britischen Arbeiterklasse, für soziale Kälte und Ungleichheit. Kaum jemand spaltet die Meinung über das eigene politische Erbe so wie sie. Auch Jahre, nachdem sie aus dem öffentlichen Leben verschwunden ist, zunehmend geschwächt erscheint und ihre Tochter Carol schon vor längerem bekannt gab, die Mutter sei an Alzheimers erkrankt. Margaret Thatchers Markenzeichen war stets ihre absolute Unbeugsamkeit. Wir werden von unserem Kurs nicht abweichen. Denen, die auf das warten, was die Medien immer eine Kehrtwende nennen, habe ich nur eines zu sagen. Ihr könnt euch drehen und wenden. Die Lady tut das nicht. So hatte sie schon 1975 auf dem Parteitag der Konservativen erklärt. Später wurden aus diesem Zug eine Unbeweglichkeit und ein Starrsinn, die sie schließlich die Regierung kosteten. Die eigene Partei putschte Thatcher aus dem Amt. Lange Zeit galt ja dann Labour-Premier Tony Blair als ihr eigentlicher politischer Enkel. Er setzte jedenfalls ihren neoliberalen Kurs mit seinem Vertrauen in unregulierte Finanz- und andere Märkte fort. Blair allerdings gab die Einnahmen aus dem vergangenen Jahrzehnt des Booms für sozialen Ausgleich aus. Jetzt tritt der neue konservative Premier David Cameron an, um all diese Wohltaten wieder abzuräumen. Er will radikal sparen, um den Haushalt auszugleichen. Und was man bisher über die dabei geplante Rücksichtslosigkeit weiß, deutet darauf, dass Cameron vielleicht doch noch der echte politische Erbe der harten Thatcher-Jahre wird. Soweit Barbara Wesel über die Eiserne Lady Margaret Thatcher. So viel im Europa-Report heute.